dein Gesicht. Schaust nur weg. Tust so, als erkennst du mich nicht. Kameradschaft, sagtest du, ist doch was für Pflichtziel. Doch du hast uns verraten, hast den anderen Weg gewählt. Und das alte Feuer ist verschwunden aus deinem Blick. Hast deine Boots getauscht gegen einen Anzug teuer und schick. Deine alten Freunde sind nur noch Abschaum für dich. Du hast uns alle verraten, doch das stört dich nicht. Sag mir, was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Sag mir, was bist du? Was bist du? Zeiten, deinen dreckigen Verrat, wir werden ihn niemals verzeihen. Warum ist es so? Ich kann es nicht verstehen. Du musstest ja deine eigenen Wege gehen. Das alte Feuer ist verschwunden aus deinem Blick. Hast deine Jobs getauscht gegen einen Anzug teuer und schick. Deine alten Freunde sind nur noch Abschaum für dich. Du hast uns alle verraten, doch das stört dich nicht. Was bist du?